irgendwie, Lizenz funktioniert jetzt nicht mehr bei beiden meinen Versionen. Jetzt wollte ich kaufen. Soll ich sie gerade kaufen? Nee, funktioniert auch nicht. Weil mein PayPal belastet ist und das Geld irgendwie nicht ankommt, obwohl es Echtzeitüberweisung war. Wollte ich, aber es geht nicht, weil ich mit PayPal-Guthaben im Minus bin. Wollte es ausgleichen. Jetzt wurde es von meinem Bankkonto abgebucht, aber es ist noch nicht drauf.